Ich habe schon zu lang nichts mehr gegessen. Es tanzen kleine, silbrig leuchtende Sterne durch den Raum. Ich fühle mich geschwächt, will aber die Sterne auch nicht verlieren, denn sie gefallen mir sehr.